Diesem sagte er seinen Entschluss, ein Bauer zu werden, worauf ihm dann derselbe eine detaillierte Schilderung von den eigentlichen Arbeiten eines Bauerknechtes machte, die Reisern seine schönen Träume wohl hätten verderben können, wenn seine Fantasie nicht zu stark dagegen angewirkt und nur immer die angenehmen Bilder mit Gewalt nebeneinander gestellt hätte. Sonst kömmt auch selbst in der Operette Clarissa schon eine Stelle vor, wo ein Bauer dem jungen Edelmann, der ihm sein Gütchen abkaufen will, von seinem Vorsatz abrät und am Ende eine sehr ausdrucksvolle Arie singt, wie der Landmann gerade im besten Arbeiten begriffen ist und auf einmal steigt ein Gewitter auf. Die Blitze schießen, die Donner rollen und der Landmann geht verdrießlich, verdrießlich zu Hause. Das verdrießlich insbesondere war durch die Musik so ausgedruckt, dass die ganze Zauberei der Fantasie schon durch dies einzige Wort hätte zerstört werden können, welches gleichsam das Gegengift aller Empfindsamkeit und hohen Schwärmerei ist, womit das Schmerzhafte, das Schreckliche, das Niederbeugende, das in Zorn Setzende, aber nur das Verdrießlichmachende nicht wohl bestehen kann. Aber dies Gegengift half bei Reisern nicht. Er ging ganze Tage einsam für sich umher und dachte darauf, wie er es machen wollte, ein Bauer zu werden, ohne doch in der Tat einen Schritt dazu zu tun. Vielmehr fing er an, sich in diesen süßen Schwärmereien selbst wieder zu gefallen. Wenn er sich nun als Bauer dachte, so glaubte er sich doch zu etwas Besserem bestimmt zu sein und empfand über sein Schicksal wieder eine Art von tröstendem Mitleid mit sich selber. Solange ihn nun diese Fantasie noch emporhielt, war er nur schwermutsvoll und traurig, aber nicht eigentlich verdrießlich über seinen Zustand. Selbst seine Entbehrung der notwendigsten Bedürfnisse machte ihm noch eine Art von Vergnügen, indem er nun beinahe glaubte, dass er für sein Verschulden doch zu sehr büßen müsse und also noch die süße Empfindung des Mitleids mit sich selber behielt. Endlich aber, nachdem er zum ersten Male 3 Tage ohne zu essen zugebracht und sich den ganzen Tag über mit Tee hingehalten hatte, drang der Hunger mit Ungestüm auf ihn ein und das ganze schöne Gebäude seiner Fantasie stürzte fürchterlich zusammen. Er rannte mit dem Kopf gegen die Wand, wütete und tobte und war der Verzweiflung nahe, da sein Freund Philipp Reiser, den er so lange vernachlässiget hatte, zu ihm hereintrat und seine Armut, die freilich auch nur in einigen Groschen bestand, mit ihm teilte. Indes war dies nur ein sehr geringes Linderungsmittel, denn Philipp Reiser befand sich damals in nicht viel besseren Umständen als Anton Reiser. Dieser geriet nun wirklich in einen fortdauernden, fürchterlichen Zustand, der der Verzweiflung nahe war. So wie sein Körper immer weniger Nahrung erhielt, verlosch allmählich seine ihn sonst noch belebende Fantasie. Und sein Mitleid über sich selbst verwandelte sich in Hass und Bitterkeit gegen sein eigenes Wesen. Ehe er nun einen Schritt zu der Verbesserung seines Zustandes getan oder sich an irgendeinen Menschen nur mit dem Schein einer Bitte gewandt hätte, unterwarf er sich lieber freiwillig mit der beispiellosesten Hartnäckigkeit dem schrecklichsten Elende. Denn mehrere Wochen hindurch aß er wirklich die Woche eigentlich nur einen einzigen Tag, wenn er zum Schuster Schanz ging. Und die übrigen Tage fastete er und hielt mit nichts als Tee oder warmem Wasser, das Einzige, was er noch umsonst erhalten konnte, sein Leben hin. Mit einer Art von schrecklichem Wohlbehagen sah er seinen Körper ebenso gleichgültig wie seine Kleider von Tage zu Tage abfallen. Wenn er auf der Straße ging und die Leute mit Fingern auf ihn zeigten und seine Mitschüler ihn verspotteten und hinter ihm herzischten und Gassenbuben ihre Anmerkungen über ihn machten, so biss er die Zähne zusammen und stimmte innerlich in das Hohngelächter mit ein, das er hinter sich her erschallen hörte. Wenn er aber dann wieder zum Schuster Schanz kam, so vergaß er doch alles wieder. Hier fand er Menschen. Hier wurde auf einige Augenblicke sein Herz erweicht. Mit der Sättigung seines Körpers erhielt seine Denkkraft und seine Fantasie wieder einen neuen Schwung. Und mit dem Schuster Schanz kam wieder ein philosophisches Gespräch auf die Bahn, welches oft stundenlang dauerte und wobei Reiser wieder an zu atmen fing und sein Geist wieder Luft schöpfte. Dann sprach er oft in der Hitze des Disputierens über einen Gegenstand so heiter und unbefangen, als ob nichts in der Welt ihn niedergedrückt hätte. Von seinem Zustande ließ er sich nicht eine Silbe merken. Selbst bei seinem Vetter, dem Perückenmacher, beklagte er sich nie, wenn er zu ihm kam, und ging weg, sobald er sah, dass gegessen werden sollte. Aber eines Kunstgriffs bediente er sich doch, wodurch es ihm gelang, sich vom Verhungern zu retten. Er bat sich nämlich für einen Hund, den er bei sich zu Hause zu haben vorgab, von seinem Vetter die harte Kruste von dem Teig aus, worin das Haar zu den Perücken gebacken wurde. Und diese Kruste, nebst dem Freitische bei dem Schuster Schanz und dem warmen Wasser, das er trank, war es nun, womit er sich hinhielt. Wenn nun sein Körper einige Nahrung erhalten hatte, so fühlte er ordentlich zuweilen wieder etwas Mut in sich. Er hatte noch einen alten Virgil, den ihm der Bücherantiquarius nicht hatte abkaufen wollen. In diesem fing er an, die Eklogen zu lesen. Aus einer Wochenschrift »Die Abendstunden«, die er sich von Philipp Reisern geliehen hatte, fing er an, ein Gedicht »Der Gottesleugner«, das ihm vorzüglich gefiel, und einige prosaische Aufsätze auswendig zu lernen. Aber mit dem bald wieder fühlbaren Mangel an Nahrung erlosch auch dieser aufglimmende Mut wieder, und dann war die Tätigkeit seiner Seele wie gelähmt. Um sich vor dem Zustande des tödlichen Aufhörens aller Wirksamkeit zu retten, musste er zu kindischen Spielen wieder seine Zuflucht nehmen, insofern dieselben auf Zerstörung hinausliefen. Er machte sich nämlich eine große Sammlung von Kirsch- und Pflaumenkernen, setzte sich damit auf den Boden und stellte sie in Schlachtordnung gegeneinander. Die schönsten darunter zeichnete er durch Buchstaben und Figuren, die er mit Dinte darauf malte, von den übrigen aus und machte sie zu Heerführern. Dann nahm er einen Hammer und stellte mit zugemachten Augen das blinde Verhängnis vor, indem er den Hammer bald hier, bald dorthin fallen ließ. Wenn er dann die Augen wieder eröffnete, so sah er mit einem geheimen Wohlgefallen die schreckliche Verwüstung, wie hier ein Held und dort einer mitten unter dem unrühmlichen Haufen gefallen war und zerschmettert dalag. Dann wog er das Schicksal der beiden Heere gegeneinander ab und zählte von beiden die Gebliebenen. So beschäftigte er sich auf den halben Tag. Und seine ohnmächtige, kindische Rache am Schicksal, das ihn zerstörte, schuf sich auf die Art eine Welt, die er wieder nach Gefallen zerstören konnte. So kindisch und lächerlich dieses Spiel jedem Zuschauer würde geschienen haben, so war es doch im Grunde das fürchterlichste Resultat der höchsten Verzweiflung, die vielleicht nur je durch die Verkettung der Dinge bei einem Sterblichen bewirkt wurde. Man sieht aber auch hieraus, wie nahe damals sein Zustand an Raserei grenzte. Und doch war seine Gemütslage wieder erträglich, sobald er sich nur erst wieder für seine Kirsch- und Pflaumensteine interessieren konnte. Ehe er aber auch das konnte, wenn er sich hinsetzte und mit der Feder Züge aufs Papier malte oder mit dem Messer auf dem Tisch kritzelte, das waren die schrecklichsten Momente, wo sein Dasein wie eine unerträgliche Last auf ihm lag, wo es ihm nicht Schmerz und Traurigkeit, sondern Verdruss verursachte, wo er es oft mit einem fürchterlichen Schauder, der ihn antrat, von sich abzuschütteln suchte. Seine Freundschaft mit Philipp Reisern konnte ihm damals nicht zustatten kommen, weil es jenem nicht viel besser ging. Und so wie zwei Wanderer, die zusammen in einer brennenden Wüste in Gefahr vor Durst zu verschmachten sind, indem sie forteilen, eben nicht imstande sind, viel zu reden und sich wechselsweise Trost einzusprechen, so war dies auch jetzt der Fall zwischen Anton Reisern und Philipp Reisern. Allein eben der G., welcher einst den sterbenden Sokrates gespielt hatte, wovon Reiser noch immer den Spottnamen trug, entschloss sich, bei ihm zu ziehen und war auch gerade in denselben Umständen wie Reiser, nur mit dem Unterschiede, dass er durch wirkliche Liederlichkeit hineingeraten war. An ihm fand also Reiser nun einen würdigen Stubengesellschafter. Es dauerte nicht lange, so zog auch der Bauernsohn namens M. zu diesen beiden, der ebenfalls in keinen besseren Umständen war. Es fand sich also hier eine Stubengesellschaft von drei der ärmsten Menschen zusammen, die vielleicht nur je zwischen vier Wänden eingeschlossen waren. Mancher Tag ging hin, wo sie sich alle drei mit nichts als gekochtem Wasser und etwas Brot hinhielten. Indes hatten G. und M. doch noch einige Freitische. G. war im Grunde ein Mensch von Kopf, der sehr gut sprach und gegen den Reiser sonst immer viel Achtung empfunden hatte. Einmal bekamen beide auch noch eine Anwandlung von Fleiß und fingen an, Virgils Eklogen zusammenzulesen, wobei sie wirklich das reinste Vergnügen genossen, nachdem sie eine Ekloge mit vieler Mühe für sich selbst herausgebracht hatten und nun ein jeder eine Übersetzung davon niederschrieb. Allein dies konnte natürlicherweise unter den Umständen nicht lange dauern. Sobald ein jeder seine Lage wieder lebhaft empfand, so war aller Mut und Lust zum Studieren verschwunden. In Ansehung der Kleidung war es mit G. und M. ebenso schlecht wie mit Reisern bestellt. Sie machten daher, wenn sie ausgingen, zusammen einen Aufzug, der das wahre Bild der Liederlichkeit und Unordnung schien. so dass man mit Fingern auf sie wies, weswegen sie denn auch immer auf Abwegen und durch enge Straßen aus der Stadt zu kommen suchten, wenn sie spazieren gingen. Diese drei Leute führten nun auch völlig ein Leben, wie es mit ihrem Zustande übereinstimmte. Sie blieben oft den ganzen Tag im Bette liegen. Oft saßen sie alle drei zusammen, den Kopf auf die Hand gestützt und dachten über ihr Schicksal nach. Oft trennten sie sich und ein jeder ließ für sich seiner Laune freien Lauf. Reiser ging auf den Boden und musterte seine Kirschkerne. M. ging bei sein großes Brot, das er sorgfältig in einem Koffer verschlossen hatte. Und G. lag auf dem Bette und machte Projekte, die denn nicht die besten waren, wie sich bald nachher zeigte. Zwei Bücher las doch Reiser damals, weil er kein anders hatte, zu verschiedenen Malen durch, indem er auf dem Boden zwischen seinen Kirschkernen saß. Das waren die Werke des Philosophen von Sanssouci und Popens Werke nach Duschens Übersetzung, die er beide von dem Schuster Schanz geliehen bekommen hatte. Diese drei Leute gingen nun auch eines Tages zusammen in einer schönen Gegend von Hannover längs dem Fluss spazieren, in welchem sich eine kleine Insel erhob, die ganz voller Kirschbäume stand. Für unsere drei Abenteurer waren diese Kirschbäume, die alle voll der schönsten Kirschen saßen, ein so einladender Anblick, dass sie sich des Wunsches nicht enthalten konnten, auf diese Insel versetzt zu sein, um sich an dieser herrlichen Frucht nach Gefallen sättigen zu können. Nun fügte es sich gerade, dass eine Menge Floßholz den Fluss hinuntergeschwommen kam, welches sich in der Verengung des Flusses zwischen dem Ufer und der Insel zuweilen stopfte und eine anscheinende Brücke bis zu der Insel bildete. Unter G.'s Anführung, der in der Ausführung solcher Projekte schon geübt zu sein schien, wurde nun ein Wagestück unternommen, das leicht allen dreien das Leben hätte kosten können. Sie zogen nämlich da, wo das Floßholz sich gestopft hatte, ein Stück nach dem anderen aus dem Wasser heraus und trugen es alle auf einen Fleck, wo ihnen die Passage über den Fluss zwischen dem Ufer und der Insel am engsten zu sein schien. Und nun bauten sie die Brücke, worüber sie gehen wollten, erst vor sich her, indem sie ein Stück Holz nach dem anderen vor sich hinwarfen, um festen Fuß zu fassen. Natürlicherweise musste diese Brücke unter ihnen zu sinken anfangen, und sie kamen sehr tief ins Wasser, ehe sie kaum die Hälfte ihres gefährlichen Weges zurückgelegt hatten. Endlich landeten sie denn doch, obgleich mit Lebensgefahr, auf der Insel an. Und nun bemächtigte sich aller Dreier auf einmal ein Geist des Raubes und der Gier, dass ein jeder über einen Kirschbaum herfiel und ihn mit einer Art von Wut plünderte. Es war, als hätte man eine Festung mit Sturm erobert. Man wollte für die überstandene Gefahr, die man sich selbst gemacht hatte, Ersatz haben und dafür belohnt sein. Da man sich satt gegessen hatte, wurden alle Taschen, Schnupftücher, Halstücher, Hüte und was nur etwas in sich fassen konnte, von Kirschen vollgestopft. Und in der Dämmerung wurde der Rückweg über die gefährliche Brücke, wovon indes schon ein Teil weggeschwommen war, wieder angetreten und ungeachtet der Beute, womit die Abenteurer belastet waren, mehr durch Zufall als Geschicklichkeit oder Behutsamkeit glücklich geendet. Reiser fand sich zu dergleichen Expeditionen gar nicht übel aufgelegt. Dies deuchte ihm eigentlich nicht Diebstahl, sondern nur gleichsam eine Streiferei in ein feindliches Gebiet zu sein, die wegen des Muts, der dabei erfordert wird, immer noch eine ehrenvolle Sache ist. Und wer weiß, zu welchen Wagestücken von der Art er noch unter G.'s Anführung mitgeschritten wäre, wenn er länger bei diesem gewohnt hätte. Allein dieser G. gehörte denn doch im Grunde mehr zu den Abgefeimten als zu den herzhaften Parteigängern, denn er war niederträchtig genug, selbst seine beiden Stubengesellschafter und Gefährten, Reisern und M., zu bestehlen, indem er ihnen ein paar Bücher und andere Sachen, die sie noch hatten, nahm und heimlich verkaufte, wie sich nachher zeigte. Kurz, dieser G., mit dem Reiser so nahe zusammenwohnte, war im Grunde ein abgefeimter Spitzbube, der, wenn er den ganzen Tag über auf dem Bette lag und nachsann, auf nichts als Bübereien dachte, die er ausführen wollte, und der dem ungeachtet von Tugend und Moralität sprechen konnte wie ein Buch, wodurch er Reisern zuerst eine solche Ehrfurcht gegen ihn eingeflößt hatte. Denn von der Tugend hatte er sich damals ein sonderbares Ideal gemacht, welches seine Fantasie so sehr einnahm, dass ihn oft schon der Name Tugend bis zu Tränen rührte. NDR Kultur